was vorstellen muss und ich weiß normalerweise dann hier ein Programm, das weiß ich nicht mehr, dass das ist was ich nicht. Ich hoffe auch, dass die Kriegsalbum. Kriegsalbum, was die neuen Heimkehrer, nach Hause bringen. Kriegsalbum, was die neuen Heimkehrer nach Hause bringen. Nochmal von oben, ja? Kriegsalbum, was die neuen Heimkehrer nach Hause bringen. Heimkehrer nach Hause bringen. Kriegsalbum. Kriegsalarm. Was die neuen Heimkehrer nach Hause bringen. Einige Inseln weit weg vom Festland. Weit weg vom Festland. Einige Inseln weit weg vom Festland. Und es ist ein riesiger Auflauf. Es sind tausende Menschen. Und es ist ein Geschiebe, ein Gedrücke. Und wenn man da endlich rauskommt, ist man eigentlich total erledigt, dann noch übermüdet. Und dann steht man erstmal da draußen vor dem Flughafen. Man sieht in der Ferne die Gipfel des Hindukusch. Und es ist super schöner blauer Himmel. Die Sonne scheint. Es ist karg, es ist staubig. Aber es fühlt sich total gut an. Ja, zum Beispiel das Erste, was ich gemacht habe, als ich im Einsatz war, das geht. Ich habe mir über Amazon habe ich mir einen Brotbackautomaten bestellt, den sie mir nach Afghanistan geschickt haben, mit der gelben Post, das ist kein Problem. Und die Bio-Brotbackmischung haben mir meine Freunde hinterher geschickt und dann habe ich auf der Dienststelle in Maisar-e-Sharif mein eigenes Brot gebacken. Oh, das war schon Gewinn. Mhm. Briefing, ja, es gibt aber so, muss man ja immer Briefing hier, Briefing da, Briefing, dreimal Briefing, bis man vor Ort ist. Es ist ihm schon absonderlich, dass dieses Guma besetzt worden. Da ist also immer wieder mal Krieg. Ansonsten ist es landschaftlich ja, sowas wie die Riviera eigentlich. Ja? Also das könnte ein wunderbar florierender Tourismus dort sein. Es gibt Hotels da, wo man wunderschönen Rasen zum Wasser hat, wo die Leute sitzen mit ihrem Laptop auf der auf den Knien, kann man ganz gut essen, kann die abends schön eintrinken und so. Aber es ist so ein Inselgefühl und was auf dem Festland, also zu Hause passiert, ist sehr, sehr, sehr weit weg. Und wenn da irgendwas passiert, so schnell kommt man von der Insel nicht runter. Wenn zum Beispiel die E-Mail kommt oder der Anruf kommt vom Partner oder von der Partnerin, die dann sagt so, und das war's jetzt mit unserer Beziehung und ich bin gerade dabei auszuziehen oder die Schlösser auszutauschen, dann möchte man schon verdammt gerne in der Nähe sein und versuchen, irgendwie was zu verändern an der Situation oder Einfluss zu nehmen oder ja, zumindest da zu sein. Aber das wird dann schwierig. Mein Lebensstil in Kamaha ist am besten zu vergleichen mit, ja, wo ist es vergleichbar? So irgendwo zwischen Raumstation und Mönch. Während das Gefühl in den paar Wochen da im Irak war schon irgendwie, das war schon irgendwie dann mal morgens früh aufgestanden und irgendwie Explosionen gehört. Ja? Man ist also da richtig eingesperrt, da ist ein Compound und da ist eine hohe Mauer drumherum und die Vorhänge sind zu, aber dafür hat man so einen Fernseher da mit 600 Programmen. Wahnsinn. Wir haben immer gefeiert. Ich kenne viele Clubs, wo wir abends ein Leben, ein Nachtleben hatten wie im Libanon. Aber die Menschen, die obere Mittelschicht und Oberschicht der Damaszener Jugendlichen war grandios, war witzig. Und ich habe mich ja nicht die ganze Zeit in Gefahr gefühlt, sondern ich war dort, habe abends mit den Jungs gesoffen oder gefeiert und logischerweise, also jetzt ein bisschen extrem überspitzt, deren Nachtleben, deren Wirklichkeit erlebt und bin von dort immer wieder in die einzelnen anderen Gebiete gefahren und habe diese Blase und diese Doppelwelt erlebt. Das ist unglaublich gewesen. Aber keiner unserer Freunde ist mehr rausgegangen auch, ne? Also so Kerzen nach Garten sind aus. Es war dann so, wir haben irgendwie einen unserer Freunde wieder getroffen, so nach einem Monat. Ja, mal guckt uns an und so. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr euch auch versteckt wie alle anderen? So, weil halt niemand raus. Weil halt die Leute sind halt auf der Straße gestorben, wie die Fliegen. Welcher Pfarrer, welcher zivile Pfarrer steht früh morgens mit seiner Gemeinde auf, geht duschen, putzt sich die Zähne, geht frühstücken, verlebt den ganzen Tag mit seiner Gemeinde, in seiner Gemeinde, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Gemeinde, und geht abends nach dem Bier, Zähne putzenderweise, dann auch ins Bett. Das, so ein dichtes Zusammenleben erlebt, glaube ich, kein ziviler Pfarrer. Den allerschönsten Sternenhimmel gibt es in Faisalabad. Das liegt auf 1400 Metern. Da ist, also bin ich natürlich schon deshalb gerne hin, weil die Luft da super war, im Gegensatz zu Kabul. Sieht so klar, so viele Sterne. Wahnsinn. Idealisten im Ausland. Idealisten. Du musst da auf jeden Fall rauskommen. Ich komme raus. Das kannst du nicht schießen, hast du recht. Ist ganz sinnvoll. Ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, wo es eben anfing, damals mit Gudrun Ensslin und Andreas Bader und so weiter. Ist ja nicht so, dass man nicht drüber über die Dinge nicht nachgedacht hat. Aber meine eigene Karriere war mir natürlich immer sehr viel wichtiger. Das Gespräch mit diesem deutsch sprechenden katholischen Bischof von Banja Luka war so intensiv, der hat uns so zu die Brust genommen, dass also eben, unter uns waren ja einige hartgesottene Politiker, ne? Und damals also eben, ja, K-Gruppenzeit war vielleicht also eben 15 Jahre her, ne? Wo die Leute noch härteren Bandagen gekämpft hatten in Westdeutschland. Der hat uns zu Tränen gebracht. Also so wie der hat uns richtig, hört sich ein bisschen schwülstig an, aber wirklich im Herzen angesprochen. Und es war dann wirklich so übereinstimmende Meinung dann. Und zwar in dem Sinne, dass ein weiteres Bosnien in dem Einflussbereich europäischer Politik nicht mehr passieren dürfe. Da waren dann so eben Joschka Fischer dabei, Kerstin Müller, Marie-Louise Beck, Gerd Poppe, Jürgen Trittin, also die ganze Garde. Der politische Akteur ist sich sehr bewusst, dass er von solchen dramatisch-tragischen Bildern abhängig ist. Und die liefern wir. Man muss immer diese Regeln der Verhältnismäßigkeit wahren. Ich kann jetzt nicht irgendjemand erschießen, weil er die Waffen nicht abgibt. Sondern ich muss ganz gezielt diese deutsche Auftreten haben. Ja, das ist das Schöne, dass wir als deutscher Soldat im Auslandseinsatz einen unheimlich hohen Respekt und Anerkennung genießen können, was wir hier in Deutschland nicht können. Aber im Ausland, egal in welchem Einsatz, ist es immer so, oh, die Deutschen sind da. Oh, da muss man zusammenreißen. Das ist Disziplin. Ich buche immer also One Way, weil ich weiß nie, wann und auch ob ich zurückkomme. Ja? Und es hat also nicht nur was jetzt mit Flexibilität zu tun, dass man vielleicht eben entscheiden möchte, dass ich irgendwie nochmal 4 Wochen ranhänge oder so, sondern also es ist in der Tat so, man weiß, wenn man dorthin geht, dann weiß man nie, ob man dann zurückkommt. Und wenn ich den Flug selber bezahlen muss, dann One Way. Nein, wir sind auch erst relativ spät zum ersten Mal überhaupt vor Ort hingekommen, ne? Und haben dann gesehen, also welche krasse andere Welt das war, ne? Und so bodenlos zerstört und so. Aber trotzdem, die Grundhaltung war eher Vorsicht, nicht in sozusagen so eine Kriegsscheiße reingeraten, so eine große. Und dann diese eine falsche Beruhigung durch die erstmal sehr gute Resonanz. Ne? Wenn man da durch die Straßen fuhr, immer dieses Winken und so, das war ja der reine Karneval. Die Frage, die ursprünglich mal gestellt wurde bei den ersten Auslandseinsätzen, Ist das überhaupt machbar? Die hat sich ja nun, erledigt. Ja, das war natürlich. Wir stehen zu unserer Der erste und zweite Raketenangriff. Helfen, schützen, unterstützen. Ist schon komisch, man hat Angst. Ja, weil man sofort Helm auf, diese Schutzweste an, runter unter die Erde. Dann habe ich jetzt aber gesehen unter der Erde, wie die sich alle gegenseitig bekotzen. Weil die stinkbesoffen waren alle, die aus dem. Viele Heeressoldaten, es gab diese Zwei-Dosen-Regelung, aber viele haben sich dann trotzdem mal aus dem Marketent eine Flasche Dimpel ins Gehirn geschraubt oder so. Die Hitze, die da unten ist, der Atem ist so, die Luft ist so schlecht in dem Bunker. Und dann hat man den ersten schon von der Seite so gesehen, dann guckst du, was macht der denn da? Kotz. Du musst dir vorstellen, so viele Personen in so einem kleinen Container sitzen eng an eng aneinander, kann sich nicht bewegen und kotzt den nächsten an. Dann kotzt der wieder, weil er das sieht und dann ging es so weiter. Ab dem Punkt habe ich gesagt, der blinkt nicht mehr drin, egal was ist. Beim dritten und vierten Raketenangriff dann haben wir oben einfach ausgehauen und haben gewartet, bis sie fertig waren mit ihrer Schießerei da. The blood smeared possessions of a wounded Afghan man are collected in the trauma bay. Often when Afghan patients die, no one comes to pick up their possessions, so they vanish in the hospital's archives. Diejenigen, die fachlich, also in der Praxis, damit zu tun haben, wissen, dass Militär eben sehr teuer und wohl sehr riskant einzusetzen ist und die Wirkung oft nicht klar absehbar ist. Das ist auch bei vielen Militärs so. Flüchtige Zufallsbegegnung. Flüchtlinge Zufallsbegegnung. Nein, flüchtige Zufallsbegegnung. Also ich habe versucht, ihn in meiner Sprache und in Englisch, also es gibt ja so eine Taschenkarte für den Einsatz, da stehen dann Verhaltensregeln drauf und bestimmte Sätze lernt man dann auswendig in der Landessprache und in Englisch, und je nachdem, wo man gerade ist. Die man dann einfach ansagt. Ja. Und ich habe auch mit Gesten und sonst wie versucht, die da zum Aussteigen zu bewegen, was halt nicht funktioniert hat. Meistens eben die kleinen, stillen Momente, die Begegnung mit Menschen, die du niemals sonst treffen würdest. Jemand, der, den ich begegnet bin, einem 22-Jährigen, der ein unglaublich süßes, gesundes, fröhliches Gesicht mich willkommen heißt und mir eine halbe Stunde später auf seinem Handyvideo zeigt, wie er mit seinem eigenen Messer jemanden den Kopf abschneidet. Und das beides in einer Zeitspanne von einer halben Stunde. Ich glaube, man denkt da nicht. Man hat einfach seine Wertvorstellung und schwenkt dann so das Gewehr darum und sagt, okay, hier kommst du nicht durch, und sieht dann, dass die größte Bedrohung so ein kleines Kind ist, was man natürlich nicht erschießen will, weil man halt seine Wertvorstellung hat, aber man weiß auch ganz genau, dieses Kind kann jetzt durchaus, weil ich konnte nicht sehen, was da hinter seinem Rücken hat, eine Bedrohung sein. Der ist in der Lage, dich umzubringen. So klein wie er ist. Ich dachte an einer Wand oder so. Okay. Nee, aber wenn du durch die Löcher durchguckst, irgendwas siehst du doch. Ach so. Dann stehst du da. Ja. Okay. Hurra. Nicht, dass ich jetzt unter Tränen komme. Warte mal, also es war grausam. Ich habe versucht, Leben zu retten. War selber verwundet in dem Moment. Also habe aber vier Kameraden Leben retten können. Vier Mann, das ist zu wenig. Dann hat mich da irgendjemand ins Auto geschubst. Komm, wir fahren drin, sagt er. Hier ist die Toten bleiben hier, die werden abgeholt. Die Schwerverwundeten sind schon irgendwo im amerikanischen Feldlazarett. Deutsche waren ein bisschen überfordert. Man musste erstmal richtig pissen. Ich musste so, ich hab gedacht, ich hab da eine Blase, da muss ein Liter drin sein. Da kommt irgend so ein Lappen, so ein Offizier. Was haben Sie denn gemacht? Ein Schweineschlacht? Es ist verboten, Mittel oder Methoden. Wieso was ist denn? Die drehen sich mal waschen. Das habe ich nicht begriffen, glaub mir das. Ich stehe in dieser Offizierstoilette von dem Spiegel und hab mich dann gesehen. Ich war, das kommt von oben bis unten mit Blut beschmiert. Die Hände sehen, die Schuhe, diese sandfarbenen Schuhe, die waren rot. Die waren bis oben mit rotem Blut. Die war alles durch. Die Hose, diese Fleckdarmhose, alles blutig. Es war auch eine sehr dramatische Zeit. Furchtbare Sachen gesehen, sehr viele Menschen sterben sehen. Mit bestialischer Art und Weise. Wir haben im Krankenhaus geschlafen und da kamen die ganzen Splitterbombenopfer. Hunderte von Menschen sterben sehen, wirklich ungelogen so viele Menschen. Ich kam, war 14 Tage da und es war die Höchstzeit, Hochzeit des Krieges und die kamen da alle ohne amputiert. Schrecklich. Die gibt es sicherlich von vor Ort oder man bricht irgendwann zusammen und fängt an zu weinen und wenn man Maß erreicht hat, wo man einfach nicht mehr kann. Und es ist für mich sehr wichtig, dass ich das Leben in beiden Welten voll und ganz, also auskosten kann und auch genießen kann, also auch im Krieg. Also wenn mir das nicht Spaß machen würde, wenn mir das nicht irgendwas geben würde, würde ich das auch nicht freiwillig machen. Also ich meine, wer spielt schon sonst irgendwie freiwillig in seinem Leben? Ne? Und wenn man wirklich mal das Ganze zynisch betrachtet, dann ist das ja nichts anderes. Ne? Also dass ich vollkommen unnötigerweise eigentlich da mein Leben jedes Mal aufs Spiel setze. Aber es gibt mir eben einfach genug. Ne? Und es macht mir auch Spaß. Wenn man jetzt so will, dann bin ich eben in beiden Welten da zu Hause. Und also das funktioniert. Das funktioniert. Bis die Figuren alle drauf im Spielfeld sind. Du gehst rein und passt hier einmal hier. Richtig. Ja. Zum Beispiel noch einen im Haus. Ausgedenkt. Das ist schon gut, dazu zu sagen, wie ist das Schlimmste eigentlich. Ja, ja. Die undurchsichtigen Körper der anderen. Körper der anderen. Für mich ist es nicht eigenartig, so im Inneren eines anderen zu sein, weil es einfach, ich habe das, sehe es nicht als unnatürlich an, dass man eben dort Teile entfernt oder, im Grunde geht es natürlich meistens um Entfernen oder eben rekonstruiert. Puh, Massengrab, ich kenne diesen Geruch. Ich weiß, wie das aussieht, ich weiß, wie lehmig sich das alles anfühlt und ich weiß, wie das ist, wie man so eine Leiche aus dem Erdreich zieht, ja? Wie die zerreißt im Prinzip, weil die schon total verrottet ist. Ich kenne dieses Gefühl, weiß, wie das ist. Hab's auch nicht als meine Aufgabe jetzt angesehen, bei der Visitestation jetzt dem sagen wir, exzessiv nachzugehen, um wirklich zu wissen, ist das jetzt ein guter, ist das ein mittelguter, ist das ein schlechter oder ein ganz schlechter? Ja, also das passiert mir immer wieder, dass Leute mich für einen Amerikaner halten. Also ich bin kein Amerikaner. Ich klinge nur so. Ich habe aber zusammengerechnet in den letzten Jahren ein bisschen über ein Jahr lang mit der US-Armee und den US Marines im Irak und Afghanistan als Embedded, also Journalist, verbracht. Und habe im Laufe dieser Zeit also diesen Akzent angenommen, weil das ist dann wirklich so, man ist vor Ort, ich bin unbewaffnet natürlich als Journalist, aber ich bin trotzdem natürlich angewiesen auf den Schutz, den mir die Soldaten dort gewähren dann, ja? Und das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass die mich in irgendeiner Form akzeptieren, ich bin darauf angewiesen, dass sie mich in irgendeiner Form respektieren. Und ich bin vor allem auch, es ist meine Verantwortung dafür, also zu sorgen, dass ich verstehe, was die machen, ne? Dass ich verstehe, was die sagen. Und das führt dann dazu, dass man irgendwann anfängt, so wie die zu sprechen. Man verwendet dieselben Akronyme, man verwendet dieselben Abkürzungen. Man geht gemeinsam man geht gemeinsam ins Gefecht. Dann macht man das eine ganze Weile und irgendwann kommt man an den Punkt, da wird man dann einfach so ein bisschen wie die. Ne? Ich war dort in diesen Büros, wo die Leichen fotografiert waren und man konnte diese Slideshows des Todes sich angucken. Wenn man jemanden vermisst hat, dann ist man in dieses Büro gegangen, gucken, vielleicht ist mein Sohn, mein Onkel, mein Bruder da. Und dieser Moment, den ich einmal gefilmt, aber immer wieder mal gesehen habe und die sich nicht filmen ließen, wo sie in Tränen ausbrachen, weil sie die aufgedunstene Leiche, Bild der Leiche ihres Bruders gesehen haben und gesagt haben, okay, bis gestern war ich nicht aktiv, jetzt bin ich's. Ich stehe am Flughafen, direkt an dieser Landebahn und dann hörst du auf einmal eine riesen Detonation. und alles fliegt da durch die Luft. Ich denke, was ist denn hier los? Und dann merkt es ja so, das spritzt da. So Leichenteile, Körperteile und weiß ich was. Die Russen, die haben schon zu ihrer Zeit, ja bis 89 im Prinzip, haben die diesen kompletten Flughafen ringsherum komplett vermint. Also so ein Jargon-Kenner sagen, da lagen 2 Millionen Minen angeblich um diesen Flughafen herum. Die Bundeswehr hat gesagt, nee, wir räumen die nicht. Das machen wir nicht, das ist unser Eigenschutz, das lassen wir mal so. Auch die Türken, die da am Flughafen eingesetzt waren, waren ja auch viele türkische Soldaten, haben auch gesagt, wir lassen das hier. Das bleibt alles so, ist unser Eigenschutz. Afghanen, die kennen diese Wege, diese Minenwege, die kennen die in- und auswendig. Aber einer hat an dem Tag nicht aufgepasst. Der flog da durch die Luft, einer lag noch da irgendwo in dem Minenfeld drinne. Einen Kran geholt, haben an dem Kran einen solchen Soldaten runtergelassen, der sollte den da abbergen. So, dann zappelte der da vor Schmerzen, dann hat man das ganze Verfahren eingestellt und hat ihn da verrecken lassen, den Afghanen. Weil aufgrund Selbstschutz wieder, ja, das geht ja auch ums eigene Leben, die Situation war zu gefährlich. Und das haben wir dann alle mit angeguckt. Interessant gewesen. Wie davon sprechen? Wie davon sprechen? Wie davon sprechen? Du hast dich verändert, die anderen sehen es nicht. Und du kannst es nicht erklären. Und wenn du das nicht loslassen kannst, das ist dann ganz, das ist unglaublich. Und irgendwann kommt man an diesen Punkt und dann ist man hier zurück, zu Hause und gewöhnt sich so ein bisschen wieder an das Leben hier und dann stellt man fest, man fängt an, den Krieg zu vermissen. Und man, also man vermisst ihn wirklich und man möchte wieder dahin zurück. Und dann kommt man irgendwann auch mal an den Punkt, wo man dann erkennt, dass der Krieg eben Teil von einem geworden ist und auch immer bleiben wird. Das ist dann schon irgendwie mehr als eine Sogwirkung, sondern das ist so eine Art Beziehung, die man dann da zum Krieg eben einfach hat. Deswegen, also es klingt irgendwie komisch, aber ich habe mir das zwar ausgesucht, also da in den Krieg zu gehen, aber irgendwann hat sich der Krieg auch nicht ausgesucht. Ich hatte ein Level erreicht, wo ich dachte, okay, raus. Und war Gott sei Dank 2 Tage bevor Chris und Tim gestorben sind. Dann bin ich mit dem Boot zurückgefahren und die See war super stürmisch. 24 Stunden mussten wir wieder nach Malta. Dann bin ich vorne an die Reling und habe mich festgehalten und habe wirklich alles abwaschen lassen. Kommen wir mal zu dem Eigentlichen, was ich selber erlebt habe. Geht ein bisschen unter die Haut jetzt. Wird hart. Also nicht erschrecken. Das ist eigentlich so das, was den kompletten Lebensablauf, die Lebensgeschichte und alles Weitere verkürzt bzw. verlängert hat. Die Gefahr ist ja nicht dort, sondern etwas, wenn man zurückkommt. Man braucht eine gute Struktur hier, um mit dem umzugehen, was dort passiert. Wie ist deine familiäre Situation, dein Netzwerk hier, dass es dich auffängt und dich trägt? Das ist wichtiger als vor Ort. Vor Ort funktionierst du. Ja, am besagten 7.6. ist der uns hinterhergefahren aus der Wache heraus vom Camp Warehouse. Und es ist schon irgendwie aufgefallen, dass da immer ein Auto überholen wollte, weil die Straße auch komplett leer war. Für einen Samstagmorgen in Afghanistan sehr, sehr ungewöhnlich. War eine lustige Heimfahrt für die Leute, weil die waren so froh, nach 6 Monaten nach Hause zu kommen. Aus diesem ganzen Scheißschlamassel da. Es sind Kameras angewiesen, es ist gefilmt worden. Oh, wir fahren nach Hause, wir fahren zum Flughafen. Cool, und endlich ist es soweit, wir kommen zurück nach Deutschland. Übrigens auch ein glaube ich, ein sehr großer Grund, warum ich gerne alleine arbeite, weil diese Dynamik nicht passiert, wenn du in einer größeren Fotografengruppe bist. Dann gibt es immer einen, der sich noch ein Tick mehr traut und dann immer hinterher, weil man das Bild irgendwie nicht verpassen will. Guckt mich an und lässt sich zurückfallen, dann machen wir es dunkel. Dann war alles weg. Aber ich kann das in Bildern darstellen. Also es wurde wirklich erst andersrum. Es wurde komplett hell. Du hast überhaupt nichts mehr gesehen. Dann wurde es dunkel. Richtig dunkel. Durch den Staub, Dreck, der da hochgewirbelt wurde, durch Öl und weiß ich was alles. Und dann hast du gemerkt, wie das Fahrzeug abgehoben ist. Und dann dieser Knall, also der kam noch hinzu. Diese mega heftige Explosion und dann diese Säule da oben. Ja? Das ist, als wenn ich, wie so ein Feuerspucker, so musst du dir vorstellen, als wenn so ein Feuerspucker dir ins Gesicht pustet. Davon gibt es halt einfach irgendwie dann noch ein Vokabular. Wie erzähle ich von meinem Urlaub? Also da habe ich dann irgendwie meine festen narrativen Schemata. Dann erzähle ich, wie das Essen war und über die Sehenswürdigkeiten, die ich da besucht habe und wie der Strand und das Wetter war. Und ich mich immer wieder sehr achtsam beobachtet und kontrolliert habe. Erwähne vielleicht im Nebensatz auch irgendwas Schreckliches, was ich gesehen habe, eben wenn ich in Afrika oder in Indien war, dass ich auch mal mit dem Bus irgendwie durch den Slum gefahren bin und dass das furchtbar ist, dass die da alle in Holzhütten leben oder so. Aber dann ist das negative Thema auch schon wieder abgefrühstückt. Dann bekommt man eine Bestätigung vom Gegenüber. Ja, es ist wirklich furchtbar, was es alles gibt. Und es scheinen aber diese Erzählmuster einfach nicht zu funktionieren, wenn man eben nicht im Urlaub war, sondern auf so einem Auslandseinsatz. Du siehst hier, du siehst da noch einen Kollege sitzen, der ist also von oben ab getrennt im Kopf. Da konnte man nichts mehr machen. Zu unserer ja, einzelne Bilder jetzt gleich, wie gesagt, das wird nochmal heftig. Verletzlicher Partner. Die schreien und die hören nicht auf zu schreien. Du kannst nicht sagen, halt mal die Fresse. Ist gleich fertig. So ist das ja nicht. Du musst dir vorstellen, den hatte ich im Arm gehabt. Hab gesagt, ich helfe dir. Hab aber selber nicht gesehen, weil die Jacke ja, dass da der Unterarm die Elle schon rausgeguckt hat, das siehst du nicht. Ja? Du guckst erstmal auf den Kopf, du siehst die Hälfte der Gesichtshälfte ist weggerissen, der Kiefer ist frei, die Zähne sind frei, alles hängt runter, das Bein ist fast ab. Wir stehen zu unserer Verantwortung. Der hat sich von mir auch einer eingefangen, das ging nicht anders, weil der ausgerastet ist. Der ist ausgerastet nach dem Anschlag und wollte loslaufen, konnte er ja nicht. Aber ist denn da lang gehumpelt? Das Bild hier, das ist meine eigene Dummheit. Da habe ich heute noch immer ein Problem mit. Das ist ein afghanisches Bein, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gedacht, das gehört jemand anders, das gehört ein Kamerad, das Bein. Du verlierst den Überblick, ist normal, weil das ist ja ein Massenanschlag, ja? Hab dies ohne Handschuhe, hab dieses Bein in eine Tüte gesteckt und dann kam irgendwann, 3 Tage später, sagt denn der Typ vom BKA, der Ermittler, wieso hast du das Bein in eine Tüte gesteckt? Das gehörte den Attentäter. Und da war für mich aus. Man kriegt eine Telefonnummer, wo man eben auch anrufen kann und sich eben, wenn man sagt, akut, ich muss jetzt sofort, brauche ich jetzt dazu eine Aussage oder muss ich jetzt mal drüber reden? Wie gesagt, es kommen eben auch Psychologen ins Land, mit denen man sich treffen kann. Uns gibt übrigens auch eine psychologische Angebote für die afghanischen Mitarbeiter im Land. Das Gehirn begreift es aber nicht. Du als Mensch ja, aber nicht das Gehirn. Das Gehirn sagt immer wieder, das war alles verkehrt. Das ist so ein Geruch, dieses verbrannte Fleisch. Mich hat das in keinem Auslandseinsatz interessiert, wenn da ein Local auf der Straße lag, überfahren wurde, erschossen wurde, waren nicht unsere Leute. Hier ist es aber so, du leidest mit, weil deine Jungs sind deine Kameraden. Und du hast diesen Geruch ständig in der Nase. Ständig, kriegst nicht weg. So wie Manu hier irgendwas grillt oder jetzt auf der Pfanne macht, dann mach ich Fenster auf, alle Fenster erstmal auf hier. Also zumindest das Balkon hier raus, hoch erstmal. Ich kann es nicht riechen, aber ich esse es wieder. Das hat ja auch ein paar Jahre gedauert. Ungefähr 4 Jahre brauchte ich, um Fleisch zu essen. Wieder zu essen. Ich bin ja reiner Fleischesser. Kein Vegetarier. Ja. Gehört dazu, das ist Krieg. Aber so sieht Krieg aus. Ist noch nicht alles. Also es gibt ganz, ganz viele Bilder aus den Einsätzen. Ich habe auch irgendwo, habe ich ein. Könnt ihr dir noch was aus dem Kosovo zeigen? Bilder? Also da gab es ja noch keine Digitalkameras zu dem. Gab es schon, aber die waren unbezahlbar auch für Soldaten. Ich habe da noch so ein Fotoalbum, das könnte ich noch mal zeigen. Massengrab und BKA bewacht. Und ist aber auch nicht ohne. Es sind Kinder, die da. Ja. Wir machen einen Workshop über den Krieg. Wir haben Bilder. Und wir möchten einen Bild. You and claims to be your only protection against the rest of Syria. Liebe Freunde und Freunde. Frontverläufe heimisch. Frontläufe heimisch. Frontverläufe heimisch. In so einer Situation war ich zum Beispiel gar nicht in Aleppo, sondern ich weiß ganz genau, wann und wo sich die Front befindet. Da gibt es Skat-Raketen, da gibt es all das. Es ist immer noch ein Kriegsgebiet. Aber du, wenn in Berlin Mitte die Front verläuft und Krieg herrscht, dann kannst du in Kreuzberg eigentlich ziemlich entspannt leben. Naja, der rennt durch eine belebte Stadt wie Masai Sharif. Ich sag jetzt mal, stellen Sie sich den Kurfürstendamm am Freitagnachmittag zur Adventszeit vor, was die Menschen auf der Straße anbelangt. Und auf einmal kommen mit Blaulicht und allem drum und dran gepanzerte Fahrzeuge über den Kurfürstendamm mit ungefähr 80 Stundenkilometer geschmettert. Und sie gerade mal noch so irgendwie sich in Deckung bringen können mit ihrem kleinen Pkw. Ihnen Gott danken, dass Sie das gerade überlebt haben. Wenn Sie irgendwann mal sagen, ja, wie führen die sich hier eigentlich auf? Mir ist es in der Kaserne passiert, mir ist es zu Hause passiert, mir ist es unterwegs passiert. Geliebte Gegner. Ja. Bis hier. Öfters mal. Ein halbes Jahr sind wir jetzt. Das ist natürlich nicht besonders gut für das Selbstvertrauen. Wenn man seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle hat, fällt es einem dann auch schwer, einkaufen zu gehen. Wenn man weiß, okay, jetzt, wenn das jetzt losgeht, ich kann es nicht kontrollieren. Ich muss mich dann ganz schnell hier zurückziehen irgendwie. Und dann kommst du in eine Situation, wo du nicht schnell weg kannst. Und das alleine löst schon Stress aus. Das ist so ein Kreislauf, da kommt immer mehr dazu und irgendwann sitzt du nur noch in deiner Wohnung und gehst gar nicht mehr raus. Ich hab das nicht mehr ertragen, diese Wohnung, diese Enge. In der Wohnung, in der ich gewohnt habe, das war schon da kannst du glauben, war nur eine Matratze drin, Mechaniker aus, kleiner Fernseher und meine Papiere. Ich hatte nicht mal eine Küche, nichts, es war nichts drin, kein Kühlschrank, gar nichts. Ich hab das nicht mehr sehen können. Ich hab zwar die Miete weiterbezahlt, hab dann aber die Wohnung verlassen. Konnte nicht mehr in diese Wohnung rein. Und da ich gut bin, ausgebildet, weiß ich auch, wie man draußen überlebt. Auch ohne Geld. Allein, dass ich auf der Straße gelebt habe, war viel wert. Ich bin ja nicht mal mehr in den Laden rennen. Ich konnte ja jahrelang nicht einkaufen. Ich konnte nicht so einen Laden betreten. Ich konnte das nicht ertragen, diese Menschenmassen und diese nach Konsum gieren. Stürzt sich so eine Dicke ins Joghurtregal und holt sich da die fettarmen Joghurts. Aber am selben Schritt ist er bei McDonald's. Und den konnte ich nicht mehr sehen. Hausverbot. Vielen Dank. Which is morale, welfare and recreation. At Joint Security Station Chief X-Ray. Der eigene Körper. Der eigene Körper. Deine Körper. Der Fremde. Der Fremde. Also ich habe mir morgens eine Tasse Kaffee genommen und der Kaffee war zu viel. Dieses Koffein war zu viel und das konnte der Körper nicht mehr stemmen und ich habe einfach angefangen zu zappeln. Der ganze Körper hat vibriert, und aber richtig extrem, also wie man es vielleicht von einem epileptischen Anfall kennt. Und so eine Situation hatte ich dann ziemlich häufig und auch relativ häufig den Notarzt zu Hause. Und wenn du dann auf dieser Trage liegst und zwei Ärzte über dir siehst, die 20 Minuten lang versuchen, alles Mögliche in dich reinzupumpen und nicht wissen, wie sie dich denn jetzt zur Ruhe bekommen, dann ist das nochmal eine extreme... Da kriegst du nochmal richtig Angst, weil du merkst, du kannst erstens selber deinen Körper nicht mehr kontrollieren und die Leute, die dafür ausgebildet sind, dir zu helfen. In der Situation, denen fällt es auch extrem schwer, was zu finden. Ja. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, indem man versucht, die Erinnerung einfach so als Geschichte umzugestalten, imaginativ. Und das, da gibt es Menschen, denen das hilft, ja, auch wenn es im ersten Moment irritierend klingt. Aber genau, letztlich geht es darum, zumindest auf dieser Ebene des Narrativen und des Skripts sozusagen wegzukommen von dem ursprünglichen Skript und da wieder zumindest Kontrolle darüber zu erlangen. Ja, das wie die Geschichte erzählt wird und wie sie noch ausgehen könnte. Ich hatte dann verdammt viel Ängste gehabt. Ich habe gedacht, da kommen ganz viele Taliban. Hab Träume, Albträume, ich hab nur noch vom Blut. Schreie, diese Schreie eben von diesen Verletzten, diesem verbrannte Fleisch, was man gerochen hat nach dem Anschlag. Und im Keller war dieser Geruch anders, weil ich da so ein PVC-Zeug oder so ein Gummizeug gestrichen hatte. Das hat diesen Geruch einfach übertüncht. Den ganzen Tag benebelt gewesen. Da also habe ich mir mal 2-3 Flaschen geholt, Wodka, und habe mir die dann abends da drin gehauen. Bin ja nicht mehr nach oben zur Frau oder zu dem Kind. Hab die nicht mehr gesehen. Hab mich da zurückgezogen, das war mein Bunker. Eine schwere Kindheit meistens. Das ist also ein sehr gängiges Kriterium, wo gesagt wird, in der Kindheit war da was gewesen. Das muss daran liegen. Ich habe mich ganz schön oft gebeult da in den Maschen mit Dorfjacken, du. In der Kneipe. Bin da durch jede Kneipe durch. Ich habe die alle auf Schnauze geschlagen, habe selber Zähne rausgeschlagen, Nase gebrochen, Jochbein kaputt. Immer abends wieder wichsen gegangen, um die Aggressivität loszuwerden. Bis dann irgendjemand sagte, du solltest mal Hilfe holen. Bin ich so? Ist alles gut. Ich hab da alles hier, Finger sind dran, ich kann hören wieder und piept noch ein bisschen, ist alles gut. Sagte, sie haben PTBS. Und dann habe ich immer an Fußpilz gedacht. Ich sag, was ist denn mit PTBS? Ich hab gesagt, Fußpilz hatte ich im Kosovo ein paar Mal. Ist nicht, ist alles gut. Nee, sagt er, sie haben eine Meise. Wir leben einfach in einem gesellschaftlichen Bezugsrahmen, wo das Töten eines anderen Menschen nicht positiv besetzt mehr sein kann. Das darf nicht sein. Das darf eigentlich auch beim Soldaten tatsächlich nicht sein. Also, wenn man 50 Russen erschossen hat, das Eiserne Kreuz bekommt, wie bei unserem Opa. Psychologisch muss es so sein, dass jemand, der andere Menschen umbringt, der gebrochen, als gebrochener Mann und psychologisch zerstört zurückkommt. Weil deine Frau, der tatsächlich unsere Gesellschaft auf diesen absoluten Wert des menschlichen Einzellebens hat. Was wir in der zivilen Traumatologie im Moment haben, als Thema ist, ist ja die Enkelgeneration. Moment mal, unsere Gesellschaft ist doch durch Traumatisierte mitgeprägt worden. Und was für Folgen hat das für Kinder und für Enkel, und die es verschweigen? Dass wir dabei sind, gerade wieder viele Menschen zu schaffen, die auch traumatisiert werden, auch Kinder. So. Das ist bei uns in der Zivilgesellschaft weniger angekommen. Ich würde zum Beispiel auch gerne mal mit meiner Tochter ins Kino gehen. Das unvorstellbar. Ich kann weder U-Bahn noch S-Bahn fahren, weil das alles beengte Situationen sind, in denen ich nicht selber die Kontrolle habe. Ich kann also nicht sagen, in der U-Bahn, ich steige jetzt aus, sofort, geht nicht. Mal das Beispiel, ich war mal hier beim Fußball, ein Kamerad von mir hat mich da mal überredet. Lernen zu sprechen. Und ich war hier bei Hertha BSC gegen Borussia Dortmund im Stadion mal. Und habe da über 90 Minuten in dieser Menschenmenge einfach nur verschwommen gesehen. Mein Herz hat gearbeitet, und als ich da raus bin, wo die Veteranen wohnen, es ist verboten, Mittel oder Methoden anzuwenden, die dazu bestimmt. Der Körper lässt sich da nicht überlisten. Überflüssige Verletzungen und unnötige Leiden zu verursachen. Zum Beispiel in solchen Situationen ist immer wieder ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen Region. Militärische Ziele oder zivile Objekte sind zu schädigen. Analysen und Begräbnisse. Analysen der Begräbnisse. Analysen und Begräbnisse. Aber deswegen sage ich auch, ganz, ganz gefährlich wird es, wenn der Verteidigungsminister anfängt, Außenpolitik zu machen. Das ist doch die Aufgabe der Politik, sozusagen die Interessen der Bundeswehr einzuhegen. Aber dass die in diesem Apparat alles daran setzen, sich selbst eine Daseinsberechtigung zu verschaffen, sich selbst irgendwie noch eine größere Bedeutung zu verschaffen, ist doch völlig logisch. Das tut jeder Apparat, dass er sich eine immer größere Bedeutung verschaffen will. Und die Aufgabe der Politik ist, genau davon losgelöst zu agieren. Und deswegen kritisiere ich also auch diese ganzen sogenannten Politiker hier in Berlin, die sich dann hinstellen und immer, wenn es irgendwo ein Problem gibt im Ausland, die Frage stellen, Bundeswehr ja oder nein. weil sie denken nur mit diesem Tool in der Hand. Und das finde ich völlig falsch. Sie sollten doch erstmal an das Problem denken und dann an eine Reihe von 27 verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Dann würde die Bundeswehr da in der Regel nie auftauchen als Lösungsmöglichkeit, weil es ganz andere Lösungsmöglichkeiten gibt. Es ist ja niemand auf die Idee gekommen, wir machen jetzt mehr Militäreinsätze. Sondern es ist genau andersrum. Es gibt eine ganze Reihe von Problemlagen, bei denen eben der Weltsicherheitsrat beschließt dort oder eben andere Gremien jetzt, wenn es darum geht, bestehende Konflikte aufzuarbeiten auf europäischer Ebene. Die Konflikte sind dann da und es geht um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Anforderung, hey Deutsche, wollt ihr euch nicht auch beteiligen? Hey Deutsche, was wollt ihr euch denn nicht eurer Verantwortung stellen? Meine Mutter war Zivilangestellte bei der Armee und ich habe als Kind schon ganz viel Kontakt mit Uniformen gehabt, aber in Büros. Und bin dadurch ziemlich stark geprägt worden. Also ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Weil ich das immer toll fand, wenn ich meine Mutter auf Arbeit besucht habe. Die ganzen Uniformierten, die waren äußerst nett zu mir. Ist klar, wenn da so ein Sechsjähriger reinkommt. Ne? Und das hat sich irgendwie so verinnerlicht, dass das eine tolle Sache ist. Wir haben in der Sicherheitspolitik, Friedenspolitik lauter Risiko- und Bedrohungsanalysen. Wir haben nie systematische Chancenanalysen. Also in Krisengebieten zu identifizieren, hier, was sind denn Prozesse, Faktoren, Akteure, denen ja doch irgendwie an der Entwicklung des Landes und so liegt. Ne? Und wie kann man das dann eben systematisch in einer angemessenen Weise unterstützen. Nicht ersetzt, bloß nicht. Ne? So, und das haben wir nicht. Auch vor vielen Jahren schon mal so eben als auch Unterrichtung durch den BND-Chef also im Verteidigungsausschuss hatten gefragt, ja, haben Sie auch Chancen analysiert? Nö, ist nicht unser Auftrag. Aber macht auch sonst keiner. Es gibt eine enorme Sehschwäche. Sehschwäche bezogen auf Friedenschancen, Friedenspotenziale und insgesamt auch immer noch eine relative Fantasielosigkeit in dem Bereich. Zum anderen ist es ja auch so, dass man mit 21 vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, auf der Abenteuersuche ist. Und da damals sich das nicht abgezeichnet hat, dass da, ja, dass es da einen Kriegseinsatz gibt in irgendeiner Art und Weise, war das ja auch ein sicherer Arbeitsplatz. Ich gehöre schließlich also zu denjenigen, wenigen Dutzend, die also eben eine besondere Verantwortung für diese Einsätze hatten. Natürlich, Bundestag insgesamt stimmt da ab, aber so die Fachpolitiker und dann erst recht Sprecher haben bei solchen Entscheidungen eine besondere Rolle. Empfehlen ja die Kollegen dann was. Wir wollten uns auseinandersetzen oder wir wollten uns konfrontieren mit den Folgen, mit den schlimmsten Folgen der eigenen Beschlüsse. Und deshalb also eben immer dahin. Da ist dann der Sarg. Oder im Extremfall waren es drei, jeweils das Foto des entsprechenden, ja immer, jüngeren Soldaten. Und dann stehen da jeweils, jeweils sechs Soldaten derselben Altersgruppe. Da sieht man gleichzeitig die Lebenden, also der Tote und die Lebenden. Das ist eine Gruppe sozusagen. Oder man kann sich auch vorstellen, ach, der könnte ja dann der Nächste sein. Ne? Und auch wenn man sozusagen persönlich mit Angehörigen konfrontiert ist, dann kann man nicht sagen, hier, es hat Sinn gemacht. Ne? Und hat einen sinnvollen Tod. Nein, das geht nicht. Piraten auf Kreuzfahrt. Piraten auf Kreuzfahrt und gefälschte Israelis. Israelis. Piraten auf Kreuzfahrt und gefälschte Israelis. Oder die Frage der Existenz der Bundeswehr ist eine politische, ja, und muss entsprechend politisch beantwortet werden. Und die politische Antwort in einer Demokratie ist, dass es dazu einen demokratischen Entscheidungsprozess gibt, ob unsere Gesellschaft möchte, dass die Bundeswehr existiert oder nicht. Und individuell kann ich auf diese Entscheidung insofern Einfluss nehmen, als ich meine gegebenen Möglichkeiten als Wähler diesem Wunsch danach, ob es existiert oder nicht, entsprechend immer Ausdruck verleihe, indem ich mein Kreuz Partner einer Partei setze, die die Bundeswehr möchte oder nicht. Momentan existiert sie und momentan schicken wir auch alle als Gesellschaft regelmäßig Leute in Krisengebiete, dass sie da irgendwie ihren Dienst tun. Und solange wir das machen, wird es Leute geben, die da irgendwie mit einem Schaden zurückkommen, und es muss dann Leute geben, die sich darum kümmern. Ja, das ist so mein Versuch, das Ganze vor meinem Gewissen zu rechtfertigen. Ja. Also klar, genau, man gleicht irgendwie, man behandelt systembedingte Verletzungen. Dann sind andere Vorfälle gewesen, da kann ich nicht viel drüber zu sagen. Ich habe also auch ganz oft die, das kann ich wortwörtlich sagen, die CIA bedient. Dann wurde ich selber nach Bagram geschickt, das ist dort, wo die Amerikaner sind. Auch wo diese kleine Guantanamo ist, ja, das kleine Gefängnis. Ich darf jetzt nicht sagen, was, aber ich habe dort was gemacht. Und ich habe das dann gemacht. Das hängt das Auswärtige Amt mit drin. Die wussten, dass ich da schon beschädigt bin. Und es ist kein Geheimnis natürlich, dass die Freiheit der Seewege, die Freiheit auch der, ganz allgemein der See, dass das natürlich in unser aller Interesse liegt. In unser Interesse nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, auch natürlich, wir sind eine Exportnation, die auf freie Handelswege angewiesen ist. Aber eben generell ist es natürlich so, dass die Piraterie eine Pest ist, die uns heute in einer Zeit, in der die Welternährung und die Weltentwicklung letzten Endes auch ganz wesentlich vom freien Seeverkehr und von den Handelswegen abhängt. Diese Anti-Piracy zum Beispiel, da gab es ganz, ganz wenig zu dem Zeitpunkt, die davon Ahnung hatten. Und ich bin dann selbst mehrmals, habe dann große Passagierschiffe begleitet, mit wie der Vorstand von Audi oder Porsche drauf ist. Wenn ich jetzt so ein paar Schiffe nenne, dann steht da immer israelische Sicherheitskräfte. Also der Staatssekretär, der jetzige immer noch da ist, hat doch immer gesagt, wir haben keine zertifizierte Firma in Deutschland, die darf. Also müssen wir auf die Israelis zurückgreifen. Ich kann dir Videos zeigen, die hat irgendjemand gefilmt da, von den Passagieren, wo dann wir als Israelis dargestellt wurden. So eine Schweinerei von das von der Bundesregierung. Ja. Ich habe gesagt, ihr habt eine Macke, ey. Wir haben ja mit denen Deutsch gesprochen, ich habe ja kein Hebräisch oder irgendwie sowas. Und dann haben die sich gewundert, wieso seid ihr von der GSG 9? Ich sage, ich bin doch nicht von der GSG 9. Ich sage, die würden ja nicht hierher kommen. Da trauen die sich ja nicht, wir sind viel besser. Die haben immer die See gesehen, die haben Flipper gesehen, irgendwelche Delfine springen, haben die Kameras rausgeholt. Wo dann aber das erste Skiff kam mit Piraten an Bord, die dann so einen Angriff fahren. Alle weg. Und Fenster zu, Gardinen zu, alle unten in der Mitte vom Schiff. Da waren sie alle verschwunden. War der Piraten? Ich sag, ja klar, wir sind hier Piraten. Wo sind wir? Das ist das Krisengebiet. Dass, wenn ich die Seewege frei halte, damit das Welternährungsprogramm dort durchkommt, ist wie beim Eisbrecher. Wenn Sie mit einem Eisbrecher eine Fahrrinne fahren, dann haben Sie natürlich die Fahrrinne auch für andere Schiffe frei. Meistens kommen die von hinten, surfen im Prinzip wie so ein Surfer auf dieser Heckwelle und springen rüber. Ich habe da alles gebaut, du, damit die da immer in die Schrauben irgendwo reinkommen und sonst was. Also immer gezogen, mit Boot rangezogen. Ja, das ist hart, ich weiß. Naja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass kein einziger von denen an Menschenrechte denkt, wenn er an Auslandseinsätze denkt. Es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, es geht auch um Menschenrechte. Es gibt wahrscheinlich viele, die reden sich das dann auch ein, aber im Grunde ihres Herzens wissen sie, dass sie Menschenrechte nicht mit der Waffe in der Hand verteidigen können. Bin ich mir eigentlich sicher. So blöde sind die nicht. Es geht immer darum, wenn Deutsche in Gefahr sind, dann muss die Firma agieren. Wir haben GSG 9, wir haben KSK, die werden dafür nicht eingesetzt, weil die nur mit Parlamentsbeschluss gehen können. Die Firma nicht. Alles Soldaten, Polizisten, SEKler, GSG 9er, die da zivil arbeiten. Alle im Nebenjob, glaub mir das. Lösegeld, alles ist damit, machen die alles. Ich hab dich ja selber mitgemacht, ich weiß ja, wie du das. Ja. Aber es hält sich nicht lange aus, ja? Weil es immer nur Lebensgefahr ist. Ständig Lebensgefahr. Ständig. Und immer X, sehr großer Kalaschnikow. So das Ding schon so oft so vor mir gehabt, ja? Dass ich sage, rück da, mach doch. Schnelleren Tod kannst du ja nicht haben als mit der Kaschi. Ist so. Ist wirklich schwer. Wenn man beruflich sich da neu entwickeln will, du kannst das Alte einfach nicht abstellen, vergessen. Da hängt noch zu viel dran. Mir sagte jemand, das kann schon mal 5-6 Jahre dauern, bis du darüber hinweg bist. Erstmal mit der eigenen Entlassung, mit der Demütigung, dass du nicht mehr Soldat bist, sein darfst. Ne? Weiß ich nicht. Ihr könnt mir vorstellen, hier vorne Blumen zu verkaufen. Und bei Blume 2000 macht so Rosen fertig. Moin, Mutti, komm. Grabschmuck. Da müssen wir drüber lachen. Ist wirklich so, ich würde das machen. Nee, könnte nicht. Schlafen? Träumen vielleicht. Zum Beispiel habe ich in Afghanistan nicht mehr geträumt. Ich habe es gemerkt, dass ich eines Morgens eben aufwachte und du bist noch mittendrin im Traum. Und ich dachte, wie, was war das gerade? Und im ersten Moment war ich auch also eben doppelt irritiert, weil ich das so lange nicht mehr erlebt hatte. Aber ungefähr ein Jahr lang habe ich meinen Pulsschlag Tag und Nacht gehört. Man kennt das ja, wenn man jetzt mal einen 100-Meter-Lauf gibt oder man plötzlich mal anfängt zu rennen und dann bleibt man wieder stehen. Dann merkt man ja diesen, wie das so wummert und vibriert und wieder, da hört man den Herzschlag einfach so. Also ich konnte nur einschlafen, wenn ich mir Kopfhörer aufgesetzt habe und da laute Musik gemacht habe. Weil mit dieser lauten Musik habe ich diesen Herzschlag übertönt und habe mich irgendwie sicher gefühlt. Der Tagesablauf gestaltet sich ja insofern, dass ich stehe relativ früh auf. Das ist meistens zwischen 3 und 4. Ich habe heute noch nicht geschlafen. Ja, werde ich so um 22.30 Uhr oder 23 Uhr immer wieder ins Bett. Dann schlafe ich 3-4 Stunden und dann bin ich wieder hoch. Dann fängt der Tag wieder von vorne an. Ich mache nicht viel. Also ich kann mich hier bloß um die Wohnung kümmern, um den Hund. Dazu kommt das Erholungsschlaf quasi auch nicht mehr stattfindet, weil man immer in so einer man ist immer in dieser Bedrohungslage, also unterbewusst, und der Körper ist immer angespannt. Dementsprechend stehe ich morgens so auf, wie ich abends ins Bett gegangen bin. Also der Akku ist immer halb leer, mindestens. Ich stehe jetzt hier auf dem Dach, wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht mehr, und ich springe jetzt hier runter. Weil ich einfach will, dass das aufhört, dass diese Symptome aufhören, dass einfach mal Ruhe ist, einfach mal Entspannung und Ruhe. Ich hatte das mittendrin einmal, da habe ich nämlich doch geträumt, da war ich aber im Urlaub. Und da habe ich mich mittendrin auch wieder angefangen zu träumen und habe tatsächlich richtige Albträume gehabt. So, dass meine Mitbewohner entführt werden und all sowas. Was ich ganz schlimm fand, und dann hat das dann auch gleich wieder aufgehört mit dem Träumen. Ich habe ein Lied von euch. Danke. Was ist das? Kriegsalbum. Was die neue Kriegsalbum. Was die neuen Heimkehrer nach Hause bringen. Von ein Feature von Milena Kipfmüller, Jörg Lukas Mattei und Klaus Janek. Es sprachen Soldaten, Militärseelsorger, Politiker, Therapeuten, NGO-Mitarbeiter, Journalisten, Fotografen, Autoren und Ärzte, alle involviert in die Durchführung und die Auswirkungen deutscher Auslandseinsätze seit 1999. Technische Realisation: Susanne Bronder und Kaspar Wollheim, Regie und Musik. Die Autoren. Redaktion Mareike Marke. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Rundfunk Berlin-Brandenburg 2014. Okay, Moment und ein cooles Selfie. Oh, der Hammer! 2014.